Kundgabe 4320. Empfangen durch Bertha Dudde am 1.6.1948. Die Gegenwart bringt das Ende. Und ich sage es euch immer wieder, ihr werdet das Ende erleben. Es ist ein dringender Mahnruf, den ich an die Menschen sende, die nun die Erde beleben. Es ist ein Ruf, den ich noch verstärken werde, weil es nötig ist, dass ihr von der Gewissheit, lange Zeit zu haben, abgeht, weil es nötig ist, dass ihr euch mit den Gedanken an ein plötzliches Ende befasset und euch mir zu nähern suchet. Ihr habt nur noch wenig Zeit und ihr werdet sehr bald emporgeschreckt werden aus eurer Ruhe. In eure Herzen wird eine Furcht kommen, die ihr nur bannen könnet durch meinen Anruf, durch gläubiges Gebet, das euch Kraft und Ruhe geben wird. Es ist die Zeit vollendet, und ob ihr euch auch wehret gegen diesen Gedanken, ihr habt alles zu gewärtigen, was das Ende mit sich bringt. Ihr seid es, die den letzten Kampf erleben, die ihn bestehen sollen. Ihr seid es, die das letzte Gericht erleben, die entweder mein Kommen in den Wolken und die Heimholung der Gerechten oder das letzte Vernichtungswerk sich abspielen sehen, je nach eurer Einstellung zu mir, nach eurem Willen und eurer Liebe. Ihr seid es, die sich entscheiden müssen, weil es für euch nach dem Tode kein Eingehen in das jenseitige Reich gibt, so ihr dem Gegner euch zuwendet, sondern ihr euren nochmaligen Gang durch die Schöpfung der neuen Erde zurücklegen müsset nach meinem Ratschluss von Ewigkeit. Erwartet nicht das Ende in der Zukunft. Machet euch mit dem Gedanken vertraut, dass die Gegenwart euch das Ende bringt, dass ihr selbst betroffen werdet und über euch alles kommen wird, was Seher und Propheten vorausgesagt haben, in meinem Willen. Ich kann nur immer wieder darauf hinweisen und als Bestätigung meines Wortes aus der Höhe zu euch sprechen. Und ich werde es tun in Kürze, weil die Zeit drängt bis zum Ende. Ich werde euch, die ihr mein seid, durch euren Willen mir zu dienen, noch einmal Kenntnis geben kurz bevor, auf dass ihr nicht unvorbereitet den Tag erlebet. Denn obgleich ihr glaubet, dass mein Wort Wahrheit ist, nehmet auch ihr es noch nicht ernst genug mit meiner Voraussage. Ihr rechnet noch immer mit einer Gnadenfrist, niemals aber mit meinem baldigen Kommen, das euch aber bevorsteht. Doch sehnlichst werdet ihr mich erwarten, so die Zeit des Glaubenskampfes gekommen ist und ihr in die letzte Phase dieser Erdperiode eingetreten seid. Dann werdet ihr die Welt verachten gelernt haben. Ihr werdet kein Verlangen mehr tragen nach irdischen Gütern. Ihr sehnet euch nur noch nach meinem Wort. Und ich werde im Wort auch immer bei euch sein und euch Trost zusprechen bis zu dem Tage, da ich erscheinen werde in den Wolken, da eure Not riesengroß geworden ist und nur noch die Hilfe von mir aus kommen kann. Ihr müsstet sicher damit rechnen, dass ihr diese Zeit erlebet, so ich nicht einen oder den anderen meiner Diener vorzeitig abrufe nach weisem Ermessen. Ihr alle werdet überrascht sein, wie bald die Ereignisse eintreten, die ich, lange bevor angekündigt habe, durch die Stimme des Geistes. Und so ich einmal in Erscheinung trete, geht es mit Riesenschritten dem Ende zu. Wer im tiefen Glauben steht, der wird trotz Not und Leid innerlich jubeln, denn er weiß, dass einmal der Ausgleich kommen wird, dass einmal alle Not ein Ende hat, dass eine neue Zeit beginnt, wieder mit dem Paradies, wie ich es verheißen habe. Amen.